In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Mein Podcast-Gerät hat hier irgendwie unterschiedliche, ich glaube, Aufnahmeeigenschaften über einen Knopf. Das Ding ist ja, das ist auf Japanisch, deswegen weiß ich gar nicht, was ich hier immer so klicke. Aber jetzt habe ich hier einen höheren Pegel und den übersteuere ich manchmal, wenn ich jetzt zu laut spreche. Ich lese gerade bei Übermedien gibt es auch irgendwie eine Podcast-Rubrik, wo irgendjemand, der sich für Experte hält, über Podcast redet. Und das ist ja alles ein bisschen schwierig, weil die Frage nach Qualität bei Podcasts ist ja so geschmacksabhängig. Und zwar bin ich auch Anhänger von Kant, was Geschmack angeht, also dass man durchaus über Geschmack streiten heißt bei Kant, also man kann nicht darüber streiten, das heißt, Qualität ist da oder nicht da und man kann nicht Qualität herbeireden oder man kann falsch argumentieren sicherlich, aber entweder ist da was oder da ist irgendwie halt nichts. Und wenn man unterschiedlicher Meinung ist, redet man wahrscheinlich nicht über dasselbe. Das ist so die kantische Darstellung, was Kunst angeht. Und man kann natürlich auch an Liebhaber schlechter Sachen sein. Aber dann redet man ja eben auch nicht über Kunst, ja? Also wenn man es toll findet, falls es einen Podcast gibt, der total daneben geht, dauernd, und man findet das halt irgendwie so toll, wie ein dauerhaftes Scheitern vonstatten geht, dann ist das ja nicht irgendwie so hohe Kunst. Das ist ja dann irgendwie so ein Kick, den man dann davon hat. So in die Richtung geht es ungefähr bei Kant. Jetzt nicht, was Podcasts angeht, aber was Kunst angeht. Deswegen, er meint, man könne darüber nicht streiten. Insofern sind solche Blogs-Kategorien, in denen es um Kritik an Podcasts geht, grundsätzlich schwierig. Also Podcast-Kritik müsst ihr eigentlich auch klar machen, worauf es fußt. Das schreiben die aber nicht, was wir haben wollen. Aber heute habe ich einen Absatz gelesen, da dachte ich, Und der lautet, es gibt so viele schlechte Podcasts, Podcasts derselben Machart. Für mich scheint absehbar, dass dieses Überangebot an Ramsch nicht dauerhaft überleben bleibt, weil die Macherinnen die Lust verlieren, wie in der New York Times skizziert, oder weil die gesättigten Hörerinnen die Lust verlieren. Also da glaubt jemand, ich würde meinen schlechten Podcast aufhören, weil ich keine Hörer habe. So, es ist mal wieder Zeit für ein Pläuschen auf der Terrasse. Das ist der drittletzte Tag des Lebens, des Wohnens hier. Ungefähr. Wir haben die Wohnung ja noch bis Ende August gemietet. Aber sollten zum dritten umziehen, wenn alles klappt. Also kommenden Samstag. Und ich habe schon zweimal jetzt Sachen nach Gerresheim gebracht. Heute Abend wieder. Das sind wahrscheinlich auch 18 Kilometer gewesen. Gerade bin ich bei 88 Kilometer mit dem Fahrrad. Und da steht die zweite Aufladung an. Also wenn man da ordentlich den Motor in Beschlag nimmt, dann hat er nicht so eine große Reichweite. Also großartige Touren sind da schwierig, außer man verzichtet öfter mal auf Motor. Oder findet eine Möglichkeit, das Ding aufzuladen. Vielleicht gibt es auch bessere Akkus dazu. Das weiß ich auch nicht. Der Rest an Kleinkram ist angekommen. Ich hatte und ich habe noch mehr dazu gekauft. Also eine Anhängerkupplung für meinen Kuddel ist da, die mäßig zufriedenstellend ist, weil die einfach nicht fest ist, was was links und rechts angeht. Also sozusagen nach oben und unten ist es durchaus fest, aber links und rechts halt nicht, weil es ist auch an der Stange. Ist halt auch Gummi und ist, glaube ich, auch relativ hart eingestellt, stramm angezogen. Aber das zieht immer noch ordentlich nach rechts und links. Und so ganz so gemacht ist der Kuddel, glaube ich, jetzt auch nicht für ein E-Bike. Also der ruckelt schon ordentlich. Ich wollte es ja eigentlich, das Ding auch an mein Klapprad dran machen, mit dem ich wahrscheinlich nicht so unheimlich schnell dann unterwegs sein werde. Was ist noch angekommen? Die Schlösser, also zwei Schlösser, ich glaube der Marke Kryptonite. Irgendwie so. Kryptonit-Schlösser und eine Schlaufe, mit der ich jetzt den Kinder-Fahrradanhänger absichern kann. Das heißt, man muss die Räder eigentlich extra sichern und das Ding selber. Und das sollte ich jetzt irgendwie mit dem Kram jetzt hinbekommen. So dass man Diebe abschreckt. Es geht immer nur um das Abschrecken von Dieben, nicht um um Schlösser, die tatsächlich unknackbar sind. Weil eigentlich will man sie auch selber knacken, wenn man den Schlüssel verbummelt hat. Und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht, was noch angekommen ist. Hä, muss ich überlegen. So einen kleinen Umschlag. Was war das? Nee. Schlüsselanhänger meinst du nicht? Ich komme nicht drauf. Irgendwas in dem Umschlag. Katzenaugen habe ich selber gekauft. Lichter, glaube ich, oder? Ich weiß es auch nicht. Hatte ich Lichter schon? Nee, dann sind Lichter angekommen. Oder ein Rücklicht. Nein, Rücklichter hatte ich schon. Ich weiß nicht genau, was angekommen ist. Gekauft habe ich noch einen Fischer-Fahrradhelm. Weil auf dem Fischer-Fahrradhelm Urban drauf stand, dass sie im April 2019 bei Ökotest Testsieger waren. Solche Informationen reichen mir dann. Und zudem, dass dieser Helm mit den Funktionen, die ich so haben möchte, und zwar ein Licht nach hinten, das finde ich bei den Helmen mittlerweile ziemlich gut, wenn die nach hinten so ein bisschen rotes Licht abgeben können. Mit 30 Euro immer noch 12 Euro als das billigste Angebot von dem Abus Helm billiger Blabla sein ist. Ich bin ein bisschen platt nach ein bisschen Fahrradfahren, also ja, die Informationen wollen auch raus, aber die Sprache hinkt hinterher. Das Helmchen hatte ich auf, um meine Tochter auch ein bisschen an ihren Helm wieder zu gewöhnen. Also, ne, wenn du einen Helm trägst, dann schau mal, dein Papa muss auch einen tragen und das ist gar nicht so schlimm. Und mittlerweile mag sie eigentlich ihren Helm aufziehen. Nicht so gerne, aber eigentlich, dass da einer ist. Und dass der Papa auch einen hat, das war schon ganz interessant für sie. Ja, die Dinger sind auch so leicht, dass man sie eigentlich nicht merkt, also von daher ist da falsche Bescheidenheit? Nein. Etepetete denken nicht so angebracht. Man kann so ein Ding einfach tragen, ist nicht so das Problem. Ja, das, ich habe eine graue Variation gewählt. Die da ein bisschen, ja, genau genommen, wenn man es genau anguckt, sieht sie nicht so schön aus. Aber darum geht es ja auch eigentlich, will ich nicht. Von Weitem sieht sie halt grau aus und das ist okay so. Weil sie leuchtet nicht strahlend, aber dafür hat sie halt auch eine Leuchte. Ich glaube, da sind irgendwelche Reflektier-Aufkleber drauf. Also sie sollte das also schon ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Ja. Schönen Dank an den Flusskiesel für seine Einlassung zu seinem Kuddel oder zu seinem Handwagen, den man auch an Fahrrädern machen kann. Ich habe, wie gesagt, nach so einer Anhängerkupplung gesucht und ein so ein Ding gefunden. Es ist bei dem E-Bike wie bei dem Klapprad so, dass sie nicht mehr diese Sattelschrauben haben, wie das früher der Fall ist. Was heißt das, Sattelschraube? Die Sattelstangenschrauben haben, wie das früher war, wo man die einfach dann da dran klemmen konnte an die Schraube, die da dann ist, weil die Abstände einfach kleiner geworden sind. Wahrscheinlich kann man da irgendwie so Gummi daneben machen, ich weiß es nicht. Und dann noch eine viel längere Schraube dann da rein. Das sind auch wieder Spielereien. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn es um den Sattel geht. Nachher knallt der Sattel einem runter. Das will man ja auch irgendwie nicht. Also es gibt da halt so Anhängerkupplungen, die sozusagen frei angebracht werden. Aber wie gesagt, ordentlich Spiel nach links und rechts haben, das ist mäßig wünschenswert, aber ich glaube, es hält immer noch. Das Schlimmste wäre vielleicht, wenn die Schraube mal abbricht, aber dann kann man die Schraube noch ersetzen. Also die nach vorne hin gibt es eine Schraube, die das zusammenhält und naja, ist ja erstmal ein Versuch und schauen wir mal. Es war auch jetzt nicht so teuer, irgendwie 10, 15 Euro. Wenn es ein bisschen hält und danach guckt man, wenn man es braucht, ob man eine andere Variation von Lösungsansätzen bezüglich dieser Kupplung bei anderen Anbietern bla bla bla gibt, dann macht man das. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Also fürs Erste reicht es und dann kann man auch den Kuddel mitnehmen. Was ich früher eigentlich auch ziemlich oft gemacht habe, wenn es um größere Einkäufe ging, einfach wirklich mit dem Kuddel durch den Laden zu latschen. Da hat niemand je was gesagt und man hat alles da reingepackt. Und man kommt mit dem Ding, oder ich kam mit dem Ding auch Stufen ordentlich hoch. Ist mittlerweile ein bisschen schwieriger. Was die neue Wohnung angeht. Weil wir da im zweiten Stock sind und das ist so ein bisschen höher und ein Kuddel dann da hoch zu hieven, das wird schwer. Ich hoffe also, meine Tochter erlernt bald das eigenständige Laufen, sodass sie die Treppe selber hochkommen kann, sonst habe ich da irgendwie noch ein kleines Problem. Oder muss sie tragen und den Kinderwagen. Das wird auch schon irgendwie so, irgendwie wird das schon klappen. Wir haben ja die XL-Version von dem Thule Chariot, also den Thule Chariot Cap. Und ich sehe eigentlich nie jemanden mit den Riesendingen spazieren gehen, weil du füllst ja fast den ganzen Bürgersteig eigentlich auch aus. Also Sonntagsspaziergänge sicherlich, aber jetzt mal eben in die Stadt gehen, da sehe ich niemanden, der das Ding hätte. Und ist ja nicht nur das. Das Ding hat auch eine Jogging-Funktion scheinbar. was mit den Rädern mir auch ein bisschen komisch vorkommt. Und man muss ja auch das Ding erstmal geschoben bekommen. Und auf welchem Untergrund willst du das denn joggend schieben? Also am Rhein wird das schwierig. Und auch da sind oft die Wege nicht breit genug. Oder spontan mal ein bisschen enger. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig. Und zudem, was natürlich auch lustig ist, hat das Ding eine Skifunktion. Also ich kann mit dem Ding auch irgendwie Skifahren. Weiß nicht, ob dann die Eltern hinten dann wieder... da gibt es so eine Leiste, die man festhalten kann. Hinten heißt das Leiste. Heißt es Leiste? Also so eine Stange. Festhaltestange, wo man das ganze Ding mit festhalten kann. Und sollte man sich zum Skifahren dann dahinter stellen? Man stellt sich ja wohl kaum vor, das Ding. Also ich weiß es nicht. Man kann da ja Skier drunter klemmen und angeblich damit Skifahren. Kostet nochmal 125 Euro oder so. Werden wir aber nicht austesten. Ich weiß auch nicht, ob das für Kinder ein riesiger Spaß ist, sehenden Auges irgendwie eine Piste runter zu flitzen in diesem kleinen Käfig. Ja, also einen Hacken Porsche, den ich mir als Fahrrad klemmen kann, finde ich natürlich grundsätzlich nett, aber die Preise von 150 Euro schrecken mich dann gerade ab. Also jetzt gerade bin ich in Kauflaune und danach soll es auch erstmal wieder gewesen sein. Das E-Bike ist bei uns ja wirklich ein bisschen Autoersatz. Und so kann man das eigentlich auch sehen. Also wir sind bei unseren Bekannten mit Bus und Bahn. Da brauchen wir glaube ich 40 Minuten für, mit dem E-Bike 30 Minuten. Mit dem Auto reine Fahrzeit, sagen wir mal 15 Minuten. 10 werden es nicht sein, also 15 Minuten. Ja, aber plus, also wenn, ne, wenn du Drive Now machst, 15 Minuten Wagen holen, 5 Minuten Leute abholen. Das musst du durchschnittlich rechnen, dass ein Wagen, den du haben willst, nicht unbedingt direkt vor der Tür steht. Gut, Fahrräder muss auch wieder runtertragen, aber dann hast du halt diese Leute abholen, 5 Minuten, dann da auch wieder. Also das kommt nah dran an den zeitlichen Aufwand einer Autofahrt. Man muss halt nicht, tanken muss man nicht und also Strom tanken zu Hause, okay, aber man muss nicht extra zur Tankstelle fahren, halt nicht so viel Energie, die da rein soll. Ja. Bliebe die Frage, bleibt noch ein bisschen. Ich habe noch keine Melancholie so hier. Man bleibt ja in Düsseldorf, ne? Also man zieht. Man bleibt in Düsseldorf. Die Leute, die man kennt, die bleiben einem erhalten. Und ich finde es gerade schwieriger. Ich bin gerne im Cash und raus. Das ist eine. Ich weiß gar nicht, wer das organisiert, aber es ist halt so mit Langzeitarbeitslosen. Die haben dort eine gewisse Anstellung und verkaufen Dinge oder holen Sachen ab oder reparieren irgendwas oder und so weiter und so fort. Und dann werden gespendete Objekte nochmal zum Kauf angeboten. Zu sehr günstigen Preisen dann. Und da gibt es halt ein Geschäft für Bücher, eins für Klamotten und eins für antike Aquarien. Und hier in Pempelfort gibt es einen Bücherladen. den ich grundsätzlich lustig finde, und hatte mich da so ein bisschen angefreundet mit einem der Verkäufer, und der ist halt nicht mehr da. Aus persönlichen Gründen. Lieber Benno, gut, alles Gute, du hörst meinen Podcast nicht, trotzdem alles Gute. Das klang ein bisschen besorgniserregend, weil die Kollegen so ein bisschen zwischen den Zeilen immer gesagt haben. Und das trifft einen gerade eher, als dass man hier umzieht. Ne? Dass es da Leute gibt, die von der Bildfläche so ein bisschen verschwinden und so. Wenn man umziehen würde, dann hätte man das nicht so. Und wie gesagt, man ist in einer halben Stunde eben in die Pedale treten. Hier wieder vor Ort, werde ich mal gucken, ob ich das damit verbinde, mit irgendwas. Also auf den Spielplatz gehen, irgendwelche Leute treffen, einen Bücherladen. Nochmal die Nordstraße entlang latschen. Und zu gucken, dass man irgendwo sein Fahrrad gut anketten kann, aber da habe ich, glaube ich, gerade wirklich so ein bisschen die Nordstraße selber, die Roststraße selber im Kopf, für die Ecke hier. Wir haben ja auch noch ein Kittler-Alurad, wo irgendwer seinen Schlüssel reingehämmert hat, sodass wir das nicht aufkriegen. Und da hätten wir ja schon mal einen Gegenstand, an dem wir es anketten könnten, von dem wir wissen, dass da keiner sauer wird, weil wir selber der Besitzer sind. Und wir wissen ja ungefähr, dass da wenig Interesse ist, irgendwas zu klauen. Also, ne? Das sind jetzt auch keine wertvollen Räder, die da stehen, aber selbst die werden halt irgendwie nicht geklaut. Wie selbst die, ja gerade die nicht, die keiner haben will. Ja, da kann ich mir ja nochmal Gedanken drüber machen, wo ich dann mal hier so parke und was ich so tue, wenn ich mal hier wieder als Besucher in die Ecke hier komme. Ich weiß noch, als Tatjana damals umgezogen ist von der Straßburger in die Roststraße, es ist also 1,5 Kilometer weiter so ungefähr. Und man war näher an ein paar Restaurants hier dran, hat aber irgendwann hier gemerkt, dass es doch eigentlich alles auf einem unpersönlichen Level bleibt und dass es in dieser Ecke sowas wie Stammkneipen und so, das gibt es eigentlich. Es gibt Restaurants, aber keine Stammkneipen und so. Da gab es oder gibt es weiterhin halt auch Tannenbaum oder Tannenbäumchen, ich weiß gar nicht, wie es genau gerade heißt, und da waren wir wiederholt, aber auch nach diversen Besuchen hatte man eigentlich keine Ahnung, wer wir sind. Obwohl wir mal mit dem Hauptkellner da mal gequatscht haben und der was von seinem Leben erzählt hat, aber kommst irgendwann später nochmal hin und hat wieder keine Ahnung, wer du bist. Und das ist dann schon ein bisschen, ja. Man endet wieder auf dem Nullpunkt. Das war halt bei Cash und Raus mit Benno. Was anderes. Und da ist grundsätzlich ein bisschen Wehmut. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt wegziehen. Dass das vorbei ist, weil er gar nicht mehr in dem Laden ist. Und da ist jetzt auch eine Lücke. Also das ist ein anderer Mitarbeiter, mit dem er viel gequatscht hat, der ist er noch. Aber so richtig Smalltalk-mäßig ist der nicht so drauf. Und das sind jetzt auch keine Jobs fürs Leben, aber kleine Sachen, die funkeln im Leben, ne? Wo noch ein bisschen was ist. Weil dieses oberflächliche Blabla, das kriegst du hier überall hinterhergeschmissen. So ein bisschen. Ja. Ich glaube, ich habe schon zweimal über den Kuddel geredet. Also ich werde wohl eher nicht mehr noch jetzt baldig so einen Einkaufskuddel kaufen. Sondern den Kuddel, den wir haben, für Einkäufe benutzen. Und dann mal zugucken, was wir überhaupt für Einkaufsmöglichkeiten da in Gerresheim so haben. Ein Getränkemarkt ist nicht weit. Ein Rewe City ist, glaube ich, auch nicht weit. Wie toll ein Rewe City ist, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ein größerer Einkaufsladen ist da, glaube ich, nicht. Das sind immer so kleine Dinger. Aber ich glaube, ein größer ist es nicht. Ist dort nicht vorhanden. Wobei Flingern nicht weit ist. Aber Gerresheim an sich schon 30.000 Einwohner hat, was ich gar nicht mal für so wenig halte. Und in meiner Heimatstadt ist so, also die kleinen Randgebiete, die auch so, ja, kleine Orte sind halt, die haben eigentlich alle größere Einkaufsmärkte. Also zumindest ein Aldi und irgendwas nicht Discounterhaftes haben die komischerweise alle. Ich weiß nicht, Uffeln weiß ich nicht, aber Langbeck und Püsselmühlen, die haben sowas. Ja, morgen geht dann das Eintüten weiter. Da habe ich mich ein paar Tage nicht mit beschäftigt, weil die Kleine unterhalten werden musste. Heute haben wir nochmal hier geplatscht, weil keiner von allen Mamis und Papis sind, schwimmen wollte. Und so hat sie heute, glaube ich, auch wieder einen interessanten Tag gehabt. Wir waren auch noch schaukeln. Also Aufgaben erledigen und nebenbei das Kind bespaßen. Das kriegt man auch noch wohl unter den Hut. Ist ein bisschen kühler geworden. Da oben fliegt auch irgendwas Blinkendes. Man hört es auch. Aber es ist ja auch schon August, also ne, die Tage werden schon wieder länger. Ich meinte heute das am Stand der Sonne auch schon zu sehen. Also jetzt knallt es ja nicht mehr direkt von oben die ganze Zeit. War auch im Juli lange Zeit weg. Ja. Jojo, und hier ist eigentlich angenehm draußen, aber keine Sau ist draußen. Das stört mich ja auch gerade nicht. Dann kann man hier auch schön podcasten. Ja, und das war halt der drittletzte Tag. Oder viertletzte, sagen wir mal viertletzte. Donnerstag drittletzte. Freitag zweitletzte, Samstag der letzte. Wobei mir, wenn es gut geht, ja Samstag schon nicht mehr hier pennen. Also, da scheiden sich ja die Geister im Abzählen von Wohnlängen. Und meiner Frau und mir geht es ähnlich, dass wir uns eigentlich auf die neue Wohnung eher freuen. Die ist auch höher. Also hat höhere, die Räume an sich sind höher. Anfangs mochte ich das hier, weil man muss ja weniger heizen oder nicht so intensiv heizen und die Räume sind schnell geheizt. Und hier waren schon einige Mängel, die man sich, ne, wenn man auszieht, nochmal zu Gemüte führt und dann sagt, naja, war schon nicht alles Gold, was hier glänzte. Es glänzte ja nicht, es war ja verstaubt. Ja. Die Absperrungen sind heute schon rausgegangen, an dieser Straße und in Gerresheim auch. Da gibt es also nichts zu meckern bei der Firma und wenn das alles super klappt, dann bewerbe ich diese Firma auch nochmal in meinem Podcast, den kein Düsseldorfer hört, so richtig wahrscheinlich. Nun ja. Ach ja, die Rubrik wollt ihr noch füttern. Wir hatten schon Kran, Gianna Sisters und Quest for Tires. Und ich überlege gerade, ja, ich komme auf was. Also ich habe sowieso was im Kopf, aber ich möchte natürlich auch mir überlegen, noch über was anderes zu reden, wenn das mir auch noch einfällt, weil mir das andere Spielchen immer einfällt. Also das ist so der Joker, wenn ich wirklich durch sein sollte. Was mir gerade eingefallen ist, ist der Stunt Car Racer. Da fuhr man mit halt so einem Stuntcar Serpentinen entlang quasi, also irgendwelche Straßen, wo links eine Schlucht und rechts eine Schlucht, und wenn du halt rechts kippelst, dann fliegst du auch, und man musste halt schnell genug sein, um dann über irgendwelche Abgründe springen zu können. Ich hätte bei einer Lücken gesagt, aber ja, Abgründe heißt es, oder? Schluchten. Wenn so ein Weg ja, eine Lücke hat und da ist eine Schlucht. Ja, ja, Deutsch ist echt schwierig. Also ich weiß gar nicht, wie man es da im Vorhinein hinaus noch gesehen hat. Aber irgendwie, glaube ich, konnte man das auch sehen, dass man irgendwie zweimal springen musste oder so. Oder also aufkommen, gleich wieder springen oder so. Und dafür musste man genug Tempo haben. Mein guter Freund Mike hat das früher immer gerne gespielt. Und ich habe ihm gerne dabei zugesehen. Und ich glaube, ich selber war nicht sonderlich versiert in diesem, in diesem Spiel. Nichtsdestotrotz fand ich das ein schönes Spiel. Und ich weiß noch, dass das eines der Spiele war, wo ich dann gesagt habe, das musst du mir kopieren, oder wie geht das mit dem Kopieren? Und da war ich damals schon ziemlich heiß drauf und hatte eine gewisse Sammelleidenschaft, dass man halt auch, ne, diese Diskettenboxen hatte, wo man 50 Disketten drin hatte und viele Sachen drauf, viele Spiele drauf. Wobei ich nicht mehr weiß, ob ich... Und auf einer Diskette waren ja auch mehrere Spiele drauf. Wobei ich nicht mehr weiß... Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, dass ich unheimlich viele Spiele gespielt hätte. Oder dass man halt die Disketten durchgeht. Was spiele ich denn jetzt mal? Und wie gesagt, dieses Stunt Car Racer habe ich, glaube ich, schon nicht sonderlich oft gespielt, weil ich halt, also das mit den Abgründen ist mir immer auf den Keks, glaube ich, gegangen. Und dass es unterschiedliche Level gegeben hätte, könnte ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Aber vielleicht habe ich das Spiel auch einfach gar nicht gehabt. Ich wusste es jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal zumindest die Version für den PC gesucht und mal runtergeladen und stimmt auch angemacht. Das ist dann, glaube ich, auch ein Spiel gewesen, was nicht so würdevoll, also gut gealtert ist, sagen wir es mal so. Der Stunt Car Racer. Ja. So. Und da die Folge jetzt schon wieder viel zu lang wird, und ich sie noch schneiden muss, aber zusammenkleistern muss, was nicht so schlimm ist, wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Bis morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.